als Hadrone von altgriechischen Hadros Nikos 1 bezeichnet man Teilchensatz der Strafe. Da haben wir mal ein Spielchen, aber hier, ne, folgendermaßen, ne, das hast du Protonen, Wahrnehmung, angereichert, nicht angereichert, Wohlsein, auf die Restzeit. So, was die Sache an, Kollege, was wird gespielt? Klaus, Kusko, Polizei. Kollege? Wenn jetzt wieder rauskommt. Jetzt wird gespielt hier. Wir haben doch nur eine halbe Stunde Pause, Kollege. Mann, Mann, Mann. So, Spielchen. So, Spielchen, ne? Spielchen. Business as usual. Auf die Letzte. Ne, genau. Du nimmst es mir sozusagen aus dem Endlager meiner Memorationsfähigkeit. Also, ich gehe aus. Okay? Ja, sehr gern. Was gilt? Mega-Störfälle, Mega-Restlaufzeit. Oh, lass uns mal Mega-Störfälle. Mega-Störfälle, alles ja? klar. Aber nicht wieder hier so komisch ausgehen. Ich will auch vernünftige Karten. Kollege, ich weiß nicht, was du da jedes Mal machst. Ne? Haben wir gesagt. Mega was? Mega-Störfälle. Oh, das sieht aber ganz schlecht aus bei mir. Ah ne, warte mal. Hier wird was. Ja, okay. Ich hab da, ja. So, Mega-Störfälle. Okay. Wer sagt an? Du hast gegeben? Dann sag du an. Ich sag an, du hast gegeben. Okay. Mega Störfälle. Ja, mal gucken hier. Okay. Also, ich sag an. Ich sag an. Moment. Entschuldigung. Ich sag an. KKB Brunsbüttel. Störfälle 462. Oh, kann ich nicht mithalten. Ja, da trumpft, ne? Da trumpft. Was bietest du an? Ich biete KWD Biblis E. Ja. Störfälle 417. 417? Komm mal, bleib zu Hause. Hier, 462. Zeig mal. Okay, hier. Dankeschön. Oh, hier. Wollt ihr mitspielen? Super! Ich spiele nur Doppelkopf. Achso! Wir haben so ganz einfache Sachen hier. Bitte? Wir haben so ganz einfache Sachen hier. Wir toppen mit Störfällen oder mit Leistung. Ist so richtig Quartett. So. Ja, ne? So guck hier. Ja. Ne? Das ist so ähnlich wie bei Autos, dass der genau. dann gewinnt, der mehr PS oder genau. so. Ne? Das genau, ne? Genau. Gerade sind wir bei Mega-Störfälle. Mega-Störfälle. Mega-Störfälle gewinnt. Ja. Ja, okay. Also ich hab gerade hier Kollegin klar gemacht mit 462 Störfällen. Wie, was trinkt ihr denn da? Ah ja, es ist so. Ja, das ist doch alles schon wieder bizarr hier. Ja, natürlich ist das bizarr. Ja. Aber ich meine, man muss doch mal halt machen, wenn man jetzt irgendwie mal Päusken hat, irgendwie kommt hier gerade aus der Anreicherung oder hier, was weiß ich, ne, in unserem Fall jetzt hier aus dem Zwischenlager. Da muss man ja irgendwie auch in der Pause sich beschäftigen, ne? Ja. Sonst dreht man ja durch. Ja. Wir sind gerade im Visier. Ich würde gleich mal eine Runde mitzocken. Ja, dann setz dich dabei, weißt du, komm. Kommt noch ein Mürbchen hier. Nee, hier, Sekunde. Ich gleich, aber ich möchte ja noch eine Runde mitzocken. Ja, mach mal. Okay. Ja, weil das Quartett. Okay, ich hätte sowieso auf die Idee. Okay. Du hättest hier, mehr. Du hast verloren. Das Quartett. So gut wie verloren. Das würde ich echt mal spielen. Auf! Nee, wir zocken um Mikrosievert. Ne? Um richtig, ja, ja. Einhalten. Ja. Warum ist das so grün? Das ist schwach angereichertes Uran. Ich versuche, er fotografiert gerade, ich versuche irgendwie zu bestechen, dass er abbaut. Nix wird. Hier wird weitergespielt bis zum bitteren Rest. Okay. Wir bleiben jetzt hier sitzen, bis die Halbwertszeit rum ist. Uns kriegen sie ja nicht mehr weg. Das ist Tee und das ist Wasser. Nein, das haben wir gleichzeitig angereichert. Also unterschiedlich. Wenn die Gläser auch passen dazu. Das leuchtet im Dunkeln. Gab es die zu dem Quartett? Nee. Nee. Tja, Eigenanfertigung. Nee, das haben wir, das kannst du bestellen mittlerweile. Da gibt es so einen Spezialversand für Mitarbeiter von Kernkraftwerken und Zwischen- und Wiederaufbereitungslagern und so. Ne? Und da kannst du die bestellen. Das ist so Fachversand. Also wir haben uns gestern nicht kaufen lassen. Ne? Ich hab's hier gerade nochmal versucht. Ja, nee. Nee. Also auch nicht für Käffchen und gute Worte. Wir bleiben der Linie treu. Federal a la Linea. Wir spielen bis zur Restlaufzeit. Störfallsticht? Störfallsticht. Mega Restlaufzeit. Sigrun, bist du dabei? Störfallsticht. Also Störfallsticht geht so, wir verteilen die Karten und jeder, einer sagt an und versucht mit seinem Störfall quasi. Wer den besten Störfall hat, der kriegt den. Okay. Ja, und dann einsacken, weglegen, ne, weil hier ist arg windig. Genau. Sprach's und reagierte nicht. Ich finde auch hier hinten dieses Küchen-Design hat allerliebst, oder? Das passt total gut zu euren Teilchen. Oh, was? Hier, endlich habe ich mal eins aus NRW. Auf AVR Jülich, endlich. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich verraten. Ich habe auch ein gutes. Hast du ein gutes? Ich habe Runde. Auch schön. Okay, Sigrun hat eine Karte weniger. Die geht jetzt nicht auf bei drei. Wenn sie eine weniger hat, dann darf sie anfangen. Ja. Ja. Schau mal, Kollege. Störfälle. Wer die meisten Störfälle hat, der Genau. Und sonst, wenn man jetzt mal schlecht sagt, boah, wie viele Störfälle sind das? Das ist ja Wahnsinn. Glaubt man gar nicht. Also, Kinos. Mega Störfälle. Wird sogar mega Störfälle. Störfälle sieht bei mir schlecht aus. Ich hab hier noch alle Störfälle. Sigrun hat alle Störfälle? Nee, jedes hat Störfälle. Hat alles. Ohne Störfall. Das ist ja das Problem. Doch, eins gibt's, der Herr von Bülow, der hat da irgendwie mal eins gehabt. Das gab es nur zu Weihnachten, das hatte nur einen Störfall. Hör mal, stell das doch mal direkt online, dann gucke ich auf Twitter nach, was du für ein Kartenblatt hast hier. Dann kann man direkt schön betuppen. So viele Karten. Sigrun, ich fahre mal eben ganz kurz da runter. Ne? Was willst du da machen? Ich wollte mal gucken, ob das eine mögliche Fahrradroute ist, weil da vorne kommt man den Weg, den man da hinten rumfährt, raus. Das sind ja kantig mehr Karten. Ja. Also wenn du über einen Pilz stolperst, ne? Bitte? Wenn du über einen Pilz stolperst, bring ruhig mit. Ja, mach ich. Könnt ihr jetzt hier auch bald schon. Ne? Die sind schön. Ich denke, die haben auch eine. Die haben schön. Ne, kann man mal messen. Okay. Die Leute klotzen alle. Könnt ihr jetzt hier voll im Blick. Das ist total. Das gut, bei dem schlechten Wetter fällt er total auf. Ja. So die echt so. Das kann nicht sein. Nee, nochmal ein Mürbchen. Ja, genau, so ein Brotkörper-Mürbchen. Ach, herrlich. Ich genau. Fange ich an, weil ich nehme mal ein Schlückchen hier. Sigrun, sag an, was hast du? 425 Stöcke. Ach du 425. Mhm. Ja, pass mal auf. Jetzt halte ich fest. Ich konnte mit einem Mega-Oldtimer 2, ja? GKN Niederreichbach, ne? Das ist in Bayern, ja? Mhm. Bei Störfälle keine Angaben, den kannst du haben. Keine Angaben. Was hast du gesagt? Wie viele Störfälle? 462 im KKW und boah! Herr Wilmstich. Das gibt's doch nicht, da kassiert die ein, die Frau hier, das gibt's doch nicht. Mehr Störfälle als 400. Mann. Okay, ich sag an, Moment, jetzt müssen wir erstmal hier vorbereiten. Ach du heiliger Bimbam, ich seh schon, es gibt nichts hier bei mir. Ich hab. Es gibt nichts. Das ist ja echt genial, ey. Das ist super, oder? Gibt's auch im Fachhandel hier für Betriebsangehörige? Nur auf die Gläser herbezogen. Ja, genau. KBB Biblis A. 422 Störfälle. Was? Wie viel? 422. 422. Komm, du betupst doch, das will ich sehen. Ja. Gibt's doch nicht. Ist noch in Betrieb. Was ist denn das für ein Bundesland? 2020 geplant. Hammer, oder? Pass mal auf, dafür kriegst du von mir mega Oldtimer. KWL Lingen. Ne, Störfälle 30. Darf man aussuchen oder muss man was sowas? Ja, immer die schlechten Karten wegschmeißen. Ne? Ich habe auch noch einen mega Oldtimer, aber der hat viele Störfälle. Ja, nicht weggeben. Nicht weggeben. Am besten finde ich halt noch keine Angaben. Mhm. Da weißt du eigentlich schon. Der jetzt voll wenig Störfälle. Welcher ist denn das? DDR. Rheinsberg. Abschaltung 1990. Erstere Wirtschaft ist genug zu AKW der DDR. Aber ich weiß, man weiß auch nicht, ob der Honni uns da nicht ein bisschen beschissen ja, hat, oder? Ja. Hör mal. Der macht da so komische Sachen. Okay. Der hat den Leuten viel erzählt. Ja, der Stade sieht aus wie eine Moschee. Zeig mal. Nee. Das ist eine Moschee. Ja, eigentlich. Ja. So, wer ist denn jetzt eigentlich? Ich hab ja den Stich eingesammelt. Du hast. Hör mal, hier. Du kassierst hier ab, Kollegin. Ich glaub das nicht. Mega Störfell. Ja. KWB Biblis B. 417 Störfell. Keine Chance. Hier Biblis ist immer noch in Betrieb. Abschaltung geplant 2019. In der Regel wird der Block B ohne Kühltüre betrieben. Daran wird es liegen. Daran wird es liegen. Gut ein. Okay, was bietet ihr? Sind die alle abgeschaltet? Ja, ne? Man weiß das nicht, ne? Boah, Greifswald 4 sieht aus wie irgendwie von. Oh, komm, hier, kannst du sagen, es sieht zwar gut aus wie so eine Schaltzentrale. Ohne Innenaufnahme, das ist ja aus, cool. Ja, sieht aus wie von irgendeinem so Star Trek oder ja, sowas. So Raumschiff Orion oder sowas, gell? Ach komm, weißt du, was du von mir kriegst? Das von mir das KKE Emsland, ja, mit 121 Störfällen. Hat aber eine mega Restlaufzeit, ne? Das ist ein echter Trumpf, aber der ist hiermit aus dem Spiel, ne? Tja. Ja. Kann man auch was anderes sagen, ne? Aber Heikert hat mir die guten. Ja, ja. Störfall sticht, ne? Also Störfall sticht, okay, jetzt. Die zieht uns hier. Wie gibt das nicht gerne einen Unfall? Nee, die netten Herren von die Einsatzkräfte, die drosseln ja die Verkehrsgeschwindigkeit ein bisschen für uns, damit uns auch nichts passiert. Ja, ja. Ist abgesprochen. Okay. Ja. Und die machen da so einen Winkheimer wahrscheinlich. Ne? So hier mit der Kelle, einmal langsam. Sicher. Guck mal, wenn wir in der Mittagspause hier zocken, ne, dann passiert uns nichts. Ne? Also 337. Warum machen die Leute immer so? 337? Im KKB Philipsburg 1. Du bescheißt doch. Ja, ich kann mir das auch nicht. Du bescheißt doch, das glaube ich nicht. Wie viel hast du? Philipsburg 337. Ich fass es nicht. Philipsburg 1. Ist es noch in Betrieb? Du bescheißt doch. Ja, Abschaltung erst 2020 geplant. Komm ich nicht mit? Auch nicht. Aber? Nee, du kriegst das mit 88. Aber pass mal auf, du kriegst jetzt irgendwie... DDR dürft ihr denn das... Greifswald. Dürft ihr schon jetzt schon aussuchen? Wir machen das mit aus. Hier, pass auf. Ich biete an, ne? AVR Jülich, ne? Darf man da eine ziehen normal? Spezial. Nee, normal muss man immer vorne abnehmen. Störfälle 78, hier kannst du haben, schenke ich dir. Gleich spielen wir noch eine Runde in unseren Regeln. Genau. Ja, es gibt ja so viele Regeln. Okay. Ich habe jetzt wieder mega Störfälle, 337. Ach ja, komm hier, du bist ja nur am Abzocken hier. Nimmst du immer dieselben oder hast du so viele? Hier. Spezial, das ist die Rubrik Spezial. Komm, die Heike, die bescheißt hier. Ich habe auch ein Auto. Ja, ja. Ich habe bessere Bedingungen. Hier hat er so ein Stempelset irgendwie. Da kommt dann über die Störfälle kommt ein bisschen was mehr hier. Hier, guck mal, 88, DDR, KGR Greifswald 5, biete ich dir an. Im Tausch. Habt ihr die Polizisten denn auch schon gefragt, ob die mitspielen? Nee, noch nicht, aber das ist eine Idee. Wollen wir mal fragen gleich, ne? Okay, ja, weil wir sitzen da ja auch noch. Ja, das ist doch bestimmt langweilig. Oh, hier habe ich auch noch was. Stöffele 321 im KKK Krümmel. Ah, noch mit 2033. Die KKK Krümmel gehört DDR-Dinger, da ist KKK Krümmel, hat das was mit dem Ku Klux Klan zu tun? Nee, ne? Komisch, wird das von denen betrieben? Aber nee, ne? Aber Hanüntrup ist auch gut. Warte mal hier. Hanüntrup ist ja bei uns. 125 Stöffele. Das geht. Komm, dafür kriegst du hier mega Restlaufzeit von mir. Da kannst du schon mal warm anziehen hier. Ja, da kommt schon wieder so eine Wand. Abschaltung geplant. 2036. Erzählig, gell? Okay, seltsam, aber so steht es geschrieben. 2006. Meinen Sie, dass das Beste ist 2032? 2032? Mhm. Runde. Mhm. Hier, ich habe noch mal Störfälle. Hier, ich kann stechen. Hier, 232, Abschaltung 234. Mhm. Ich habe 233. ISA 2. Kack. KBR Bockdorf. Was sagst du? KBR Bockdorf. 2210 Stöffel. Was? 2210? 210. Hier, ja, sag an. Das gibt's doch nicht. 700 gestochene, ich glaub's nicht. Hier, guck mal, hier kriegst du Mega-Leistung ISA 2. Gakai ISA 2. Ja, damit. Bitte. Isa Orns und Isa 2, wir haben jetzt einen Störfold da. Wir haben nur drei Karten hier auf. Wir haben vier. Wir haben vier, weil es Quartett geht ja nicht auf. Der darf einen nehmen. Warte. Einen von den gewonnenen darfst du jetzt nehmen. Genau, vier. Mhm. Nee, glaube ich gleich. 267 Störfold. Obrig rein. 67? Okay. Halte ich gegen mit 279. KWW Würngassen. Ist auch hier, NRW, ne? Sieht auch hübsch aus. Kenn ich gar nicht. Würngassen? Würngassen. Hier, pass auf. Hier, wann ist der schon abgeschaltet? Ja, ne? Siedewasserreaktor, ne? War ein Abschaltung 1994, ne? Ist schon vom Netz, ne? Aber hübsch, guck mal. Also nur das. Oh, hier muss ich mal aufpassen. Ne? Also hier, kein Quatsch. Ja, fette Störfälle. 34. Ja, her damit. Also 34 in Karl ist aber auch schon abgeschaltet. Das glaube ich nicht. Da haben die auch geschummelt. Muss ich auch noch einen abgeben, ne? Oder weiß nee, du, nee, nee, hast du doch schon. So. Seid ihr mal da hinten rumgefahren, von der anderen Seite? Nee. Warum? Das haben sie uns doch offiziell untersagt. Wir dürfen nicht an die Gleise. Ja, da ist eine alte Strecke. Da können sie ein Auto fahren. Das machen wir noch. Bitte, machen wir noch. Abschluss ja, genau. Megafon haben wir dabei. Habt ihr mal Geiger gezählt? Immer hier so die Gamma-Ortsdosis heißt dann. Sievert, Eco-Sievert. Habt ihr mal gehört? Es wird ja mit dem Web angegeben. Ja, das ist mehr als üblich. 0,070. Kommt ein bisschen aufs Wetter an. Also heute regnet es, wird hochgehen. Ne? Ist also 0,09, ne, da wird es dann eng, ne, das ist sozusagen die Kappungsgrenze. Und wenn es regnet, dann geht das entsprechend hoch. Ne. Also was gestern also wir haben gute Bedingungen. Ja. Was gestern echt null funktioniert hat, war das Navi. Ja. Kronau, ist ja. Voll ausgestiegen. Ist voll ausgestiegen, noch nie ausgestiegen. Sondern es ist auch nicht erklärt. Wahrscheinlich sabotiert. Ja, die sind ja auch störungsempfindlich. Ne? Du weißt ja, Kodak, Eastman Kodak ist ja immer gewarnt worden, ne? Irgendwie von den Amis. Ne? So, wir machen jetzt wieder mal hier einen Atomtest im Unterirdischen. Ne? Packt mal euer Zeug irgendwie in Blech ein, ne? Weil sonst kannst du die ganze Charge kannst vergessen, weil die belichtet wird durch die. Ne? Ist kein nee, Quatsch. Nee, nee, also ernste Sache. Dass die Polizei da gestern gekommen ist, finde ich ziemlich. Ja, ne? In diesem Fall dein Freund und Helfer, würde ich mal sagen. Ja, wirklich. Manchmal geht es ja auch anders. Ne? Mein Freund, ich helfe dir. Aber so ne, finde ich auch nett, dass die unterstützend eingreifen. So, wer ist dran? Du. Ich habe immer noch 221 Stunden im Grunde. 221? Ach, da lache ich ja. 279, KKI, ISA 1, ich sag doch, ISA Orns und ISA 2. Ja. 99. Ja, komm hier, her damit. Ihr habt hier eure besten zurückgehalten. Ja, sicher. Ein bisschen Spannungsbogen. So. Achso, ich sag an, ne? So, jetzt habe ich Philipsburg 2 KKP. Philipsburg 2 mit 181 Störfällen. Ich weiß, das ist nicht viel, aber ich habe 220. Sigrun, du hast die Karte. Hast du redlich okay, verdient. Dann tust du bei mir noch 112. Ja, nö, ich habe hier die Legalität. Und Remy in B. Ästhetik, ich habe nicht viel gemacht. So. Nee, ne? Nee. Ich stand nicht so im Fokus. Nur diese Moschee hier ist ja ganz hübsch. Die Moschee ist ganz und hübsch, ne? Letzte Runde. Ich nehme das hier nochmal. Darf man einen aussuchen oder muss ich ziehen? Nee, da kannst du. Nee, kannst du einen aussuchen. Kannst du einen aussuchen. Ja, nee, sag an. 313 Stürfe, 16 Stürfe. Boah! Was ist denn das für eins? Stade. Okay. Stade? Minarett, wie heißt das? KKS. KKS Stade ist das? Ja, ich habe nur 181. 72. In Kärlich. Ist aber 1981. Also ich habe eins, das ist 77 dann abgeschaltet worden, Betriebsbeginn 67, hat aber nur 26 Störfälle, laut Karte. Genau. Ne? Hasse. Haben sie nicht, Sigrun hat uns nass gemacht. Nee, zeig. Natürlich. Ich hab nur so ein paar Kartenchen hier. Heike hat immer wieder gewonnen. So mal wieder. Jetzt mischst du mal. Aber jetzt spielen wir eine Runde Heike-Stich. Ja, spielst du mal eine Runde normal mit? Komm, Josef. Also mit. Ich kann das hier nicht. Natürlich kannst du das. Wir können das doch alle nicht. Okay, dann spiele ich mit. Aber normal. Und dann müssen wir auch ja, normal ist mit abheben, ne? Oder wie? Du hast eine Uhr, ne? Mit abheben, okay. Und was? Störfall? Ja, normal ist Restlaufzeit? Restlaufzeit. Nee, man kann aussuchen. Ja, man gibt ja mehr. Man kann aussuchen. Störfallstich oder Restlaufzeit. Alles? Ja. Alles. Also man kann alles nehmen. Alles? Okay. Und hat das man cool. Nimmt das, wo man genau. Meint, dass es am besten eigentlich ist. Genau. Und nimmt von oben ab und. Genau. Eigentlich kann man das mit zu zweit. Nein. Warum? Na gut, dann macht viel. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier nochmal ins Geschehen eingreifen, aber und eigentlich nur, um hier mal zu gucken, ob das lügt. Das lügt. Ich spiele hier. Das lügt. Josef, lass den Tisch stehen. Ja, mal. Oh, das ist aber jetzt mutig, was du hier machst. Eine Windböe. Mhm. Oh, das geht voll auf hier, oder? Super. Okay. Super. Und die Karten sind nass geworden, oder? Kann das sein? Vom Regen? Die sind ein bisschen... Fallout imprägniert. Jetzt sagt einer zum Beispiel. Ja, okay. Abschaltung 2034. Was ist denn besser? Jetzt kommt das später. Später. 234. 234. 234. Nee, nicht 234. Nee, komm, von oben. Achso, Entschuldigung, das wusste ich nicht. 2033. 74. Hier, nee, ja, 74, du bist auch drüber. Ja, muss ich rüber. Ja, wir werden abgestechen. Ich hab auch 2000. Ja, du musst jetzt. Ja, und das hier. Ja. Nein, wir stechen jetzt und du musst das zweite oder irgendwas. Nein, nehmen. Du musst für eine neue Karte. Hier, du legst jetzt, sogar das bei normalen Quartett, aber du legst den jetzt da drauf und dann sage ich was Neues und du hast auch eine neue Karte. Und wer den dann gewonnen hat, nein, dann können wir ja nicht weiterspielen, dann sind die Karten ja irgendwie alt. Dann haben wir ein weniger und... Egal. Okay, wie meinst du jetzt? Ich sag jetzt Energieerzeugung, 244,9. 244,9? Nee, ihr seid gar nicht bald, wir sind im Stechen. Wir haben ja beide 2034. Naja, ich verstehe. Also ich habe Energieerzeugung 242. Ja, okay, ich kapier jetzt. Was denn, sind das Terawatt pro Stunde oder was sind das? Ja. Steht Terawatt, ja. Terawatt pro Stunde. Wieder dran. Okay. Und mit wem jetzt? Alle wieder. Okay. Das war ja nur bei so. Beide 2034. Und immer oberste Karte, nicht irgendwie gucken, was besser ist dann. Ne? Nee, immer oberste Karte. Alles klar. Betriebsbeginn 1967. Älteste Gewinn. Wow. 1985. 69, Josef. Ich kann das nur spielen. Ich hab das Jahr gespielt. Ja, ich auch. Ich kann sofort. Bitte? So. Störfälle 422. Oh. 181. 88. Oh hier. Es ist hier ein Zocker am Tisch hier. Störfälle 462. Oh, ja. Ach, aber dich haben sie auch von der Betriebs, die haben sie auch von der Betriebsleitung gesteckt irgendwie geschickt. Das glaube ich doch nicht. Ja. Das ist auch unglaublich hier. Ja, ich bleib bei Störfälle 337. Ah, 183. Gibt's doch nicht. Oh, jetzt ist es blöd. Energieerzeugung 273. 185,4. Nee, 201,7, sorry. Warum, jetzt haben warum, warum spiele ich das so gut? Ich weiß es nicht. Das ist schon. Was nimmst du? Abschaltung 1988. Wer am längsten, oder was? Nee, ich, ja, am längsten wer. Achso, nee, dann bei Baubeginn. Betriebsbeginn 1987. Haha, oh. Ich hab 77. 84. 79. Ist deine. Super. Super Sigrun fliegt wieder. Super Sigrun ist im Einsatz. Du bist dran. Ich sag nur DDR. Ich sage Störfälle 316. Oh, oh. 267, das ist auch nicht schlecht. Ich habe gesagt 36, DDR. Boah, Sigrun. Seid ihr schon blank? Ja, wir sind blank hier. So, okay. Jetzt macht das mal unter euch aus hier. Ich bin dran. Oh, das ist nicht so gut. Nee. Ah, das ist gar nicht gut. Komm. Ey. Ich kann aber eben vergleichen. Nein. Nein. Hier nicht erlaubt. Nein. Vorne. Hier betuppen tun die anderen. Du musst hier die Spielgegner ein bisschen beeilen. Okay, Abschaltung. Nee, geht auch nicht. Betriebsbeginn 1987. Das ist auch schon. Achten auf. Na bitte. Du musst schneller spielen. 1977. 1979. 19, Abschaltung geplant 2030. 74, oh ja, gut. Abschaltung geplant? Vorbei. Geplant vorbei. 267. Unglaublich. Unglaublich. 279. Mein Blatt hat sich gewendet, Josef. Ja, ich hab eure Scheißkarte. 360. Die wandern jetzt alle wieder weg. 1966. 14? Nee. Okay, Bruttoleistung MW, was immer das heißt. Megawatt. 308. 1200. Kleiner Unterschied. Betriebsbeginn 68. 88. Oh. Oh. 74. 74? Sag mal Nummer 1 Hit aus 74. Hast du da was auf dem Schirm? Ich muss gerade auch mal überlegen. Abschaltung 2032. 34. Zeig. Will ich sehen. Ja, so muss man das spielen. Ja, sicher. 1979. Was? Betriebsbeginn. Du musst zugreifen. Oh, jetzt habe ich die Mega-Restlaufzeit. Der läuft unter Mega-AKW. Da kommst du sowieso nicht gegen an. 2033. Oh, der Meister ist wieder im Spiel. Der Meister ist wieder im Spiel. Nützt nicht viel, weil er nur 337 Störfälle hat. Oh. Oh, der Meister ist wieder im Spiel hier. 1088 Störfälle. Nein. Zeig. Das gibt's gar nicht. Ich hab mich verlesen. Dann frage ich irgendwie was anderes. Abschaltung, nee, Betriebsbeginn. Ah, oh, guck mal, der Bus gehört. Ah, das ist gut. Energieerzeugung KA. KA. Ja, keine Angabe. Ist ein Joker. Keine Angabe. Hallo. Hi, hallo. Willst du mitspielen? Wir spielen Quartett. Nee, muss nach Hause. Okay, tschö. Joker. Hier, ich hab Joker. Hier, da steht K, das ist der sehr Zug. Schön. 279 Dörfer. Hier, der Meister ist wieder im Spiel. Ich glaube es nicht. Betriebsbeginn 75. Oh, Junge, jetzt fahr mal. Das stinkt. Betriebsbeginn 1972. Das ist geplant hier. Ich fühle mich auch schon mal. Ich finde die Zahlen schon nicht mehr richtig leben. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt fahr doch mal weiter. Gibt's doch nicht. Ich kann die Zahlen nicht mehr nehmen. Sag ich. Jetzt geht der nochmal auf. Wie war jetzt? Oh, ist das die? Wir wollen uns verdrecken hier. Wir gehen zum Disco. Chemische Kriegsführung. Boah! Ich meine, das ist doch laut Genfer Konvention ist das doch verboten, oder? Boah! Dreht noch mal auf hier. Gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Unternehmen hier? RVM, komm, die sind doch gekauft. Wir kriegen das nicht mehr durch. Wir zählen jetzt. So wird das dann gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, da höre ich erstmal auf. Geht das gut? Ja. Ja, bei 12 habe ich auch kurz zu zählen. 15. Warum denn? 13, 14, also 15, 16, 17. Oh, ich sag doch, der Meister ist wieder ins Spiel gekommen. Reserve. Die stille Reserve hat super entschieden. Super. Ja, schön, dass ihr mitgespielt habt. Ne? Ja. Nächste Mittagspause, ihr wisst, wo wir sitzen. Ne? Wir sind auf. Mal gucken, wie wir das. Dann bist du ja nicht ewig, ne? Nee. Wir müssen auch gleich wieder zum Dienst, ne, hier. Ja, ihr müsst die nächste Aktion müsst ihr im Büro machen, mit Manuela. Ja, genau. Tschüss. Ja, schön wart, ne? Ja, lass uns zu mitspielen. Ja, Mensch. Zieh dir mal schön deine Schutzjagd an. Ich komm hier hin, so. Willst du mit hier hin? Ja. Komm, Klaus, setz dich mal hier hin. Neues Spiel, neues Glück. Ich mache das hier mit der Windmessung mal. Ne? Ich stelle das mal ein bisschen um. So. Alles so. Klar. Wer gibt? Du gibst? Geb. Schon wieder? Du hast doch mal gesagt, es soll gehen. Ich kann auch gehen. Dann gib die. Alles klar. Ja. Oh, Klaus, willst du mal so ein Teechen haben hier? Oh ja. Oder Kaffee? Ey, so was. Mann, da holt man sich echt den Tod. Ne? Nicht irgendwie durch die Strahlung, sondern du kriegst so einen Schnuppen und dann bist du auch tot. Ne? So bisschen von dem Strahlungswasser. Jetzt mal fest den Becher. Ja. Sehr schön. Jetzt auch nicht in die Karte gucken hier. Ne? Heute hier wird das professionell gemischt. Schüsse wird später. So, ne? Ich erzähle euch jetzt mal ein Geheimnis. Ne? Ich hatte einen Austausch, ne? Da war ich ein halbes Jahr in Harrisburg. Ne? Echt? Und da habe ich den Kartierer gegeben. Ja, die haben das sonst. Dann habe ich noch ein halbes Jahr habe ich dran gehangen, ne? Dann habe ich in Vegas habe ich dann weiter Kartdealer gemacht, halt fest. Gib dir am besten in die Hand, weil das, ne? Tisch ist ziemlich nass ist. Achso, warte mal. Du bräuchst eine welche. So, warte zwei mal. Zwei kriegst du. Wir haben schon zwei. So. Okay, nur zwei. Du kriegst noch eine. Komm, hier kriegst du noch eine. Hier hast du eine. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Menschen, Tiere, Attraktionen, Strahlungsunfälle, Zwischenfälle. Alles gegeben. Der Wein spaziert, der allein spaziert. So, bitteschön. Hier. Da hast du, Kollege. So, Kollegin. Kollege. So cool. Halt mal die Karten so, dass er nicht reinguckt. Das ist ja ganz schön hier. Ich will das doch nicht sehen, was du hast. Kannst du du dir gar nicht. Scheiße, tu mal später. Ich habe jetzt eine Karte zu wenig. Nee, warte, hier, so ist aufgegangen. Ne? Ist aufgegangen. Quartett kann bei 3 eigentlich nicht aufgehen. Irgendeiner hat eine weniger. Wahrscheinlich nicht. Achso, wir machen so das Oberste. Nicht die Karten, sondern die Oberste, Oberste, zusammen. Ah, ja, der geht nicht. Doch. Ich muss doch wissen, was. Nee. Zusammen. Zusammen. Echt? Und jetzt, wer fängt an? Ich fang an, okay? Ja. Nee, du fängst nicht an. Klaus fängt an. Okay, ich habe gegeben, Klaus fängt an. Oberste Karte. Ja, also. Sag an. Energieerzeugung 246 Megawatt. Wie viel? 246,1. Oh, das kann ich toppen. 254,3 in Brockdorf. Ja, Kingers, da könnt ihr euch mal nackig ausziehen und mir die Karte geben, weil ich habe in Terawatt. 0,015. Das ist mehr als Megawatt. Das habe ich auch, Terawatt. Gib mal her das. Was hast du denn, Terawatt? Hier, genau. Ah, guck mal, ich habe 254 und du kommst aber gleich 0,015. Was ist das auch für ein Ding? Das ja, das habe ich jetzt verzockt. Das ist ja mal in die Karte. Da macht ja meine Holzheizung mehr. Genau. Wie das Ding hier. Guckst, hörst du auf, da reinzugucken? Ich hab ja nur, das war nur ein Reflex. Das ist so scheiße, da musst du aufpassen, wie Lux hier, das ist doch nicht wahr. Ich hab Röntgenaugen, ich sehe bis zur hintersten Karte. Ja, aber jetzt glaubt ihr, ach so, wegen der Strahlung, ne? Ich seh das, Deutsch. So, Männer und Frauen. Alles klar. Das geht okay, weiter. Hier, deine Karten. So, ich sag jetzt Karten. Betriebsbeginn, 1969. 69? Ja. Ja, jetzt älter oder jünger? Ja, ja, das Älteste gewinnt. Ja. Der Älteste gewinnt, da kannst du haben, 84 habe ich. Okay, da was kann hast ich du? 89. Wisse? Und bei mir, das war in Jülich. Jülich. So, dann sehr schön. NRW, ne? Das ist schön. Wir sind ja hier in NRW. Also, nochmal Betriebsbeginn 1999. Ha! 76. GKN Neckar-Westheim 1. Ja, stopp! Er damit, was sagst du? 68. Oh. 68? 68. Stich, er damit. Und die kommen jetzt ohne dran. Ja, nee, beiseite. Ah, die lege ich beiseite. Gut. Runter, okay. Genau. So, jetzt, was war das denn hier, 68? Warte mal, habe ich meine auch ablegen? Ja, ne? Sicher das. Und welche war das jetzt? Das war das berühmte KWL Lingen. In Lingen? Lingen. Sehr schön. Was ist das, ist hier auch in der Nähe. Ist NRW auch. Okay, also so, das sag ich mal. Ich höre. Ja gut, das könnte man mal machen. Ja, ich höre. Bruttoleistung. Ja. Ich war eben auch verkehrt. 1430 Megawatt. 1400? Das glaube ich nicht. Zeig. Och, das ist nicht, das her. Ist Grunde. Das nee, ist Grunde. Echt? Das ja. Ist ja der Hammer. Ich hab das mit dem Doppelturm. Mit dem ich hab Hamm-Üntorf hier mit nur 308. So, dann gib mal her dein Ding hier. Ne? Ich hab nämlich 1458 KKP Philippsburg 2. Hier, ah, echte? Da. Shit hier. Her damit. Mann. Ja. Mann. Ja, das sieht geil. Das ist ja ein Ding hier. So. Okay, das geht. Soll ich ansagen? Okay. Ich sag mal... Störfälle. 220. Ja, wie viel hast du? 337 im Jahr. Ah, 316. Das sticht natürlich Grafen. Her damit. Also, Grafen. In Bayern, ja, da mit den Störfällen, die bescheißen. Die Bayern oh, jetzt habe ich was Gutes. Oder auf. Jetzt habe ich was Gutes. Nee, jetzt komme ich. So, jetzt. Also, Abschaltung. 2034. Ja, da kann ich mithalten. Meins ist schon abgeschaltet. 1988. Hier, okay. Bitte schön. Ah, 2020. Okay, hier ist KKE Emsland. 2034. Und jetzt habe ich nochmal Abschaltung. 2034. Oh, die Meisterin ist wieder im Spiel. Ja, aber der Jüngste gewinnt, gell? Der Älteste gewinnt. Das Längste. 1994. Hier hast du. 84. Ja. Das Ding hat ja überhaupt nichts gemacht. Kinder, halt den Tisch fest. So. Jetzt Betriebsbeginn, 1962. Oh. 62. Ja, klar. 77. Mega Störfälle kann ich dir anbieten. Nee. KWB Biblis B. 85. Ja. 85. Ja. Aber die Karten müssen ein bisschen kalt gucken, die rutschen so schlecht. Jetzt habe ich nochmal. Betriebsbeginn 1966. 66? Ja. Shit, 67. 77. Rheinsberg, DDR. Oh, jetzt habe ich was. Macht mal. Und jetzt nochmal Betriebsbeginn 1969. 74, auch hier 80. Wieder DDR, KGH, Kreisleitheim. Hey, meine letzte. So, okay. Immer schön ansagen. Achso, jetzt muss ich noch eine Karte ziehen. Nee. Ja, ich hab noch eine Karte. Ja, okay. So. Jetzt nochmal. 75? Ja. Ha! 89. 79. Ja. Oh, du hast aber abgesagt. Jetzt müssen wir nochmal. Du hast ja auch noch welche. Jetzt machen wir aber mal mit reingucken. Nee. Erstmal zu Ende spielen hier. Also, so. Abschaltung 2030. Ah, 32, her damit. KKP, Philipsburg, Sko. Hab ich. Ich sag an Bruttoleistung in Megawatt. 1430. Her mit der Karte. Ich muss schon mal das Atomkraftwerk dazu sagen. Ja, willst du das wissen? Hier, das war KWG Runde. Runde, ne? Weißt du Bescheid. So, jetzt pass auf. Betriebsbeginn 87. 86. Ja, damit. Was gewonnen. Und die Heike, hier eine gute Karte nach der anderen. Du bist ja okay, bis zum bitteren Ende. So. 69, 84, KGG und Remmingen. B. Jülich. Jülich hier. Okay, dann habe ich nochmal Abschaltung. 2033. Ah, 32, aber ganz knapp. Krümmel. Ich höre. Energieerzeugung. Ja. Megawatt oder Terawatt? Joker, keine Angabe. Und hier nochmal, KKU Unterweser, Betriebsbeginn 79. Unglaublich. Durch den Austausch mehrerer Virusonen erzeugt wird, sind diese Zufälle relativ langsam. Neutronen zerfallen ZB unter Abgabe eines Elektrons und Antineutrins in Protonen, Beta-Zerfall, und ihre Gesamtzahl ist im Kern nur stabil, weil dort meist mit einem Zerfall zugleich auch der umgekehrte Prozess eintritt, also ein Neutron aus einer Proton aufgebaut wird. Es gibt natürlich auch instabile Kerne, wobei das Wort instabil relativ ist, weil deren Lebensdauer entscheidend von der Art des Zerfalls abhängt. Beta-Zerfall über schwache Wechselwirkung, Alpha-Zerfall über den Tunneleffekt und so weiter. Und die starke Wechselwirkung wird auf fundamentaler Ebene durch die Quanten der Chromodynamik als Austausch von Modellen beschrieben oder wie in der Kernphysik noch überwiegend üblich auf der Welle gemeint ist, eben durch den Austausch von